Sie lächelte. Sie sah aus wie ein unbeschreiblich schönes kleines Mädchen von höchstens 10 Jahren. Aber ihr langes Haar, das glatt gekämmt über ihre Schultern und ihren Rücken auf das Sitzpolster herabfiel, war weiß wie Schnee. Bastian erschrak. In diesem Augenblick war ihm etwas geschehen, das er noch nie erlebt hatte. Bis jetzt hatte er sich alles, was da in der unendlichen Geschichte erzählt wurde, ganz deutlich vorstellen können. Einige seltsame Dinge waren ja allerdings beim Lesen dieses Buches vorgekommen, das war nicht zu leugnen, aber sicherlich konnte man sie irgendwie erklären. Er hatte sich Atreo, wie er auf dem Glücksdrachen ritt und das Labyrinth und den Elfenbeinturm so deutlich wie möglich ausgemalt, aber bis zu diesem Augenblick waren es eben doch bloß seine eigenen Vorstellungen gewesen. Als er jedoch zu der Stelle kam, wo von der kindlichen Kaiserin die Rede war, da hatte er für den Bruchteil einer Sekunde, nur so lang wie das Zucken eines Blitzes dauert, ihr Gesicht vor sich gesehen. Und zwar nicht nur in seinen Gedanken, sondern mit seinen Augen. Es war keine Einbildung gewesen, dessen war Bastian ganz sicher. Und im gleichen Augenblick hatte er auch gewusst, wie sie hieß. Mondenkind. Es gab überhaupt nicht den geringsten Zweifel, dass dies ihr Name war. Und Mondenkind hatte ihn angeblickt. Ihn, Bastian Balthasar Buchs. Sie hatte ihn angeblickt mit einem Ausdruck, den er sich nicht zu deuten wusste. War auch sie überrascht gewesen? Hatte ihr Blick eine Bitte enthalten? Oder Sehnsucht? Oder, ja, was nur?